Am 23. Januar fand in Pjöngjang eine Vollversammlung des Olympischen Komitees der Demokratischen Volksrepublik Korea statt. Hier wurde der Sportminister Kim Il-guk zum Vorsitzenden des Komitees gewählt.